Besser Wohnen Radio bei Radio Blau. Eine Stunde Information, Diskussion und kritische Perspektive auf das Thema Stadt und Wohnen. Eine Radiosendung von mietenpolitischen Initiativen aus Leipzig. Hallo, wir sind Marc und Eva. Und wir moderieren heute das Besser Wohnen Radio, eine Sendung von mietenpolitischen Initiativen, die sich eigentlich am Housing Action Day am 28.03. auf der Straße getroffen hätten. Glücklicherweise haben wir einen Sendeplatz hier bei Radio Blau in Leipzig bekommen. Statt auf der Straße haben wir also unseren Protest in das Radio verlegt. An der Sendung haben mitgearbeitet Leipzig für alle, das Netzwerk Leipzig Stadt für alle, die Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe und die Vernetzung Süd. Die Demo wäre eigentlich am Wilhelm-Leuschner-Platz losgegangen. Dort wären wir dann auf Elli von Leipzig für alle gestoßen. Sie hat schon die letzten 2 Jahre die großen Mietendemos in Leipzig moderiert. Elli selbst hat Erfahrung gemacht, in Leipzig entmietet zu werden und ist seit einigen Jahren mietenpolitische Aktivistin. Elli, was ist denn Leipzig für alle und was habt ihr euch zur Aufgabe gemacht? Ja, seit den letzten Jahren erhalten Mietenproteste, auf denen ein Ende der Immobilienspekulation und der profitorientierten Miete, bezahlbares Wohnen oder ein Stopp von Mieterhöhungen und Zwangsräumungen gefordert werden, mehr und mehr Zulauf. In Leipzig hat sich Leipzig für alle 2018 als Bündnis aus Betroffenen von Verdrängung und Entmietung gegründet und vor 2 Jahren haben wir dann auch die erste große Mietendemo mit rund 1000 Teilnehmenden in Leipzig organisiert. Letztes Jahr folgten dann bereits 3000 Menschen unserem Aufruf und insgesamt protestierten 2019 55.000 Menschen in 19 deutschen Städten gegen die Wohnungskrise und zeigten, dass das Thema immer wichtiger und brisanter wird. Dieses Jahr wollten wir in Leipzig und als Leipzig für alle als Teil eines bundesweiten Bündnisses deutscher Städte an diesem Erfolg anknüpfen. Am sogenannten Housing Action Day waren Demonstrationen unter dem Motto Wohnen für Menschen statt für Profite in vielen Städten und sogar in ganz Europa geplant. Straßenproteste wären im März angesichts der Corona-Pandemie allerdings unverantwortlich und unsolidarisch, vor allem den Risikogruppen gegenüber gewesen, die am meisten auf den Erfolg gesellschaftlicher Kämpfe angewiesen sind. Die Demo zum Housing Action Day ist also wegen Corona ausgefallen. Was hat denn die Corona-Situation der letzten Monate gezeigt und welche Anstöße nehmt ihr für den zukünftigen Wohnungsaktivismus mit? Ja, Corona hat soziale Fragen sichtbar gemacht, die schon länger schwelen. Seit Jahren etablieren sich unsichere Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlungen. Gleichzeitig wird der Sozialstaat mit seinen Absicherungen zugunsten einer wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit abgebaut. Es zeigt sich auch besonders deutlich, dass Wohnen eben kein Grundbedürfnis ist, sondern immer noch ein handelbares Gut. Mieten wurden ungeachtet der Einkommenssituation eingefordert, teilweise sogar erhöht. Einige MieterInnen sahen sich mit Strom- und Wassersperren konfrontiert. Kündigungen wurden durchgezogen oder sogar Zwangsräumungen. Geflüchtete wurden zu einem Leben in beengten Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungslose zu einem illegalisierten Dasein auf der Straße gezwungen. Diejenigen, die am meisten auf den Schutzraum Wohnung angewiesen waren, traf die Pandemie am härtesten. Die soziale Ungerechtigkeit, die Corona-Pandemie umso deutlicher gemacht hat, müssen wir mit weitreichenden und gemeinsamen Forderungen bekämpfen. Gemeinsam mit der Mietergemeinschaft Schönefeld, der Südvernetzung und Leipzig Stadt für alle suchten wir nach einem neuen Format, um euch zu erreichen. Auf diese Weise ist vermutlich die erste Radiodemonstration der Welt entstanden. Also schließt euch uns heute an, lauft gedanklich mit uns mit und fordert gemeinsam mit uns einen bundesweiten Mietendeckel für alle Bundesländer für die nächsten 5 Jahre, lebenswerten Wohnraum für alle und so fort. Und das beinhaltet eben auch die Schließung von Sammelunterkünften, den Stopp von Kündigungen, Räumungstiteln und Mieterhöhungen bis Ende 2020, mindestens. Dass leerstehende Wohnungen sofort und kostenfrei für Geflüchtete und Wohnungslose freigegeben werden. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und wir fordern keine Profite mit unserer Miete zu keiner Zeit und nirgendwo. Diese Forderungen wären auf der Demo natürlich auch in einem Redebeitrag verlesen worden. Diesen Redebeitrag von Leipzig für alle hört ihr jetzt. Die Wohnung, das sind mehr als bloß 4 Wände und eine Tür zum Verschließen. Meine Wohnung ist der Ort, um meine BürgerInnenrechte einzufordern. Sie garantiert mir Sicherheit, ist Teil meiner Persönlichkeit, meines Lebens. Und das ist letztendlich die Besonderheit, die das Wohnen selbst zu einem Menschenrecht macht. Was bedeutet das nun? Wer nicht wohnt, warum auch immer, verliert oftmals diese elementaren Menschen- und BürgerInnenrechte. Dies fällt je nach Gemeinwesen unterschiedlich aus und kann bis zur Bedrohung der physischen Existenz gehen. In Deutschland bedeutet dies, dass der eingeschränkte bzw. verwehrte Zugang von Teilen der Bevölkerung zum sogenannten Wohnungsmarkt eine permanente Menschenrechtsverletzung darstellt. Denn im Eigentlichen kann über die ökonomische Steuerung sehr genau festgelegt werden, wer wo wählt, welche Möglichkeiten Mensch für den Zugang zu Bildung und Kultur erhält und welche Möglichkeiten bei der Mitgestaltung unseres Gemeinwesens wahrgenommen werden können. Davon abgesehen bedeutet dies auch immer die Einschränkung der Freizügigkeit. Hier meine ich insbesondere die freie Wahl des Aufenthaltsortes und des Lebensmittelpunktes. Dies ganz allgemein zu den Begriffen Wohnung und Wohnen. Im Englischen spricht man von Housing, einem umfassenderen soziologischen Begriff. Kurz noch ein paar Gedanken zur Miethöhe, die viele von uns umtreibt und nicht schlafen lässt. Was ist der Mietzins bzw. was soll er bezahlen? Hier spielt eine zentrale Rolle, dass in den Jahren 1989 und 90 die Gemeinnützigkeit für den Wohnungsbestand der Kommunen abgeschafft wurde. Bis dahin galt, eine Wohnung der Kommune oder Genossenschaft kostet, was an Kosten entsteht, zuzüglich der voraussichtlichen Erhaltungskosten und Reparaturen. Gewinne waren nicht geplant. Das Argument, Gewinne sind für Investitionen in Neubau nötig, ist vorgeschoben. Dies kann der Staat aus der Steuer bezahlen. Warum? Es liegt ein gesamtgesellschaftliches Interesse zur Sicherstellung der Teilhabe aller am Gemeinwesen vor. Die Kommunen als sogenannte Marktteilnehmerinnen wurden also entscheidend geschwächt und die Investitionen in Neubau an Gewinne der kommunalen Wohnungsgenossenschaften gebunden. Und wenn Mensch einmal begreift, dass EigentümerInnen von Wohnungen, die diese Wohnung mit geliehenem Geld gebaut haben oder bauen wollen, wie selbstverständlich erwarten, dass die MieterInnen innerhalb von 20 bis 30 Jahren neben allen Kosten für Erhalt und Betrieb auch noch den Baukredit abbezahlen, also das Haus für die VermieterInnen kaufen, dann stellt Mensch fest, all diese Maßnahmen werden im Kapitalismus durch geeignete Rahmenbedingungen garantiert, weiter ausgebaut und rechtlich gestärkt. Um es kurz zu sagen, die derzeitige Wohnungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland stellt, wie viele andere Felder der Politik, einen aktiven Beitrag zur Zerstörung unseres Gemeinwesens dar und ist um der Maximierung der Profite wegen ein direkter Verstoß gegen unser Grundgesetz und die Menschenrechte im Allgemeinen. Die MieterInnen in unseren Städten und Kommunen haben diese bezahlt, tragen die Kosten und erfüllen sie mit Leben. Wir sind die Stadt. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house. Wir sind hier beim Besser Wohnen Radio bei Radio Blau, einer Sendung von mietenpolitischen Initiativen aus Leipzig. Neben Leipzig für alle ist das Netzwerk Stadt für alle, deren Name sehr verwechselbar klingt, eine der ältesten mietenpolitischen Initiativen in Leipzig. Wir treffen das Netzwerk auf unserer virtuellen Demo. Eine Stadt für alle? Wer möchte das nicht? Das Netzwerk Leipzig Stadt für alle gibt es bereits seit 2011. Damals hat die LBW, die Leipziger Wohnbaugenossenschaft, Wohnungen privatisiert und die Betroffenen haben gemeinsam mit UnterstützerInnen öffentlich dagegen protestiert. Die Diskussion um Gentrifizierung war damit auch in Leipzig angekommen. Seit 2011 haben sich viele weitere Initiativen gegründet. Das Netzwerk Stadt für alle hat seinen Schwerpunkt in den Auseinandersetzungen mit der Stadtpolitik gefunden, wie Norma uns berichtet. Das Netzwerk Stadt für alle hat eigentlich das Ziel, Wohnraum zu vergesellschaften, also Wohnraum für alle, die in der Stadt wohnen, möglich zu machen. Und das ist eigentlich das große Ziel. Und da, wo wir uns politisch finden oder die Gruppe, wie sie arbeitet, ist eigentlich so, dass wir ziemlich oft sagen, wir fordern die Stadtverwaltung oder die Stadt auf, bestimmte Dinge durchzusetzen. Das hat sich über die Jahre hin so als politischer Weg für uns ganz gut erwiesen. Das macht uns irgendwie Spaß. Wir fassen das manchmal zusammen unter dem Begriff Verwaltungswatch. Also wir sagen, was macht die Verwaltung? Also was ist ihre Möglichkeit? Was macht sie jetzt? Was kann sie besser machen? Und was wünschen wir uns? Wichtige Erfolge von Stadt für alle sind die Konzeptvergabe und die Milieuschutzsatzungen. Bei der sogenannten Konzeptvergabe geht es darum, dass Grundstücke in öffentlicher Hand nach einem inhaltlichen Konzept und nicht höchstbietend verkauft werden. Etwa an Baugruppen oder Genossenschaften, die damit langfristig bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das andere kommunalpolitische Instrument sind die Milieuschutzsatzungen. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Norma. Die soziale Erhaltungssatzung ist ein Gesetz aus dem Baugesetzbuch, das heißt, die Stadt, also die Kommune, kann für einen bestimmten Stadtteil festlegen, wie hier saniert wird. Und das heißt, man geht davon aus, dass ein Milieu unter einer bestimmten Bauweise geschützt wird. Also man versucht, durch das Verhindern von Modernisierungsmaßnahmen, die nicht nötig sind für das Haus, versucht man eben eine bestimmte Bevölkerungsstruktur und zu schützen, indem man so die Mieten niedrig hält. Das ist die Idee dahinter. Die Milieuschutzsatzung der Stadt Leipzig befindet sich derzeit noch in der Testphase. Seit ein paar Monaten müssen zwar bestimmte Anträge geprüft werden, explizit gilt die Satzung aber erst seit dem 17.06.2020. Obwohl die Verabschiedung einen kleinen Erfolg darstellt und Potenziale bietet, da damit beispielsweise ein kommunales Vorkaufsrecht durchgesetzt werden könnte, benennt Stadt für alle Leerstellen und Schwächen des Konzepts. Unser Kritikpunkt ist, dass bestimmte Maßnahmen nicht über einen Bauantrag genehmigt werden müssen. Das heißt, es gibt einige Maßnahmen, von denen würde die Stadtverwaltung gar nichts mitkriegen. Also sowas wie hier zwei Waschbecken dran, der Spülkasten kommt unter Putz und so weiter. Es sind wirklich viele, viele Details, die die Miete erhöhen können. Und diese Milieuschutzsatzung versucht, das zu verhindern. Aber dafür müssen eben Mieterinnen und Mieter davon wissen, was es eigentlich erlaubt und was nicht. Es gibt halt im Moment keine Telefonnummer, keine Anlaufstelle, keine Sprechstunde, wie auch immer, wo Mieterinnen und Mieter anrufen können. Abschließend resümiert Norma die Erfahrungen mit der Einrichtung der Milieuschutzgebiete so. Eigentlich heißt es auch hier, wie bei ganz vielen anderen Gesetzen, die in der Mietenpolitik eigentlich die Mieten schützen sollen, heißt, du musst selbst aktiv werden, du musst dich beschweren, du musst hingehen und so weiter. Stadt für alle trifft sich zweiwöchentlich montags im Abgeordnetenbüro im Interim in der Dämmeringstraße. Die Termine und weitere Infos sind im Internet zu finden unter www.leipzig-stadtfuralle.de. Und Eva, wo wäre die Demo jetzt eigentlich als nächstes hin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Vom Wilhelm-Leuschner-Platz dann wahrscheinlich Richtung Rathaus. Dort hätten wir vermutlich den Redebeitrag von Stadt für alle gehört. Hallo, ich bin Milan vom Netzwerk Leipzig Stadt für alle. Toll, dass ihr alle da seid und dass wir so viele sind. Wir sind nun mit der Demo hier am Rathaus angekommen. Ich will passend dazu etwas zur Einrichtung der 6 Milieuschutzgebiete in Leipzig sagen, die der Stadtrat vor kurzem beschlossen hat. Mit der Einrichtung von Milieuschutzgebieten zückt die Stadt Leipzig das wohl schärfste der relativ stumpfen Schwerter, die Bundes- und Landesrecht zur Bekämpfung von Mietenwahnsinn und Verdrängung bereithalten. In Milieuschutzgebieten dürfen Wohnungen nur bis zu einem durchschnittlichen Standard modernisiert werden. Außerdem steht der Stadt ein Vorkaufsrecht an Wohnhäusern zu. Bereits 2015 hat Stadt für alle die Nutzung von Erhaltungssatzungen gefordert. 2017 wurden in einem offenen Brief von Mietervereinen, Haus- und Wagenrat, der alternativen Wohngenossenschaft Konnewitz, mehreren Bürgervereinen und zahlreichen weiteren Initiativen sowie über 500 Leipzigerinnen gefordert, endlich ernst machen mit der Wohnungspolitik für eine wachsende Stadt. Milieuschutz und Vorkaufsrechte jetzt. Das war vor mehr als 2 Jahren. Seither wurde im Stadtrat viel gestritten und es hat lange gedauert, bis eine Mehrheit für die Erhaltungssatzung gesichert war. Nun ist es aber soweit und vorerst 6 städtische Bereiche mit zusammen ca. 48.000 Wohnungen werden zu sogenannten Milieuschutzgebieten erklärt. Dieser formale Schritt ist das eine. Das andere ist, dass bauliche Änderungen, die über den ortsüblichen Standard hinausgehen, auch umgesetzt werden können, ohne dass die Stadt davon etwas mitbekommt. Der Einbau luxuriöser Ausstattung im Wohnungsinneren erfordert beispielsweise nicht zwingend einen Bauantrag. Damit die Erhaltungssatzung Wirkung entfalten, ist deshalb Folgendes nötig. Erstens, Mieterinnen müssen informiert werden. Damit die Stadtverwaltung von Modernisierungsmaßnahmen erfährt, für die kein Bauantrag vorliegt und diese prüfen und gegebenenfalls untersagen kann, müssen Mieterinnen darüber informiert sein, was Vermieterinnen dürfen und was nicht. Die Stadtverwaltung sollte eine breite Informationskampagne in den betroffenen Stadtteilen durchführen. Niedrigschwellige Anlaufstellen im Stadtteil werden genauso gebraucht wie leicht verständliche Unterlagen. Zweitens, Vorkaufsrechte nutzen und mieterfreundliche Bewirtschaftung finanzieren. Mit dem kommunalen Vorkaufsrecht hat die Stadtverwaltung die Möglichkeit, Wohnhäuser in Milieuschutzgebieten dem Immobilienmarkt dauerhaft zu entziehen. In anderen Städten hat sich diese Nutzung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter bewährt. Kommunale Wohnungsgesellschaften wie die LWB, Genossenschaften und andere gemeinwohlorientierte Träger können sich in solchen Fällen verpflichten, Häuser in Übereinstimmung mit den Zielen des Milieuschutzes zu bewirtschaften. Dafür braucht es aber entsprechende Mittel. Um den profitorientierten Wohnungsmarktakteuren klarzumachen, dass es die Stadt Leipzig mit dem Milieuschutz ernst meint, muss im städtischen Haushalt genug Geld bereitgestellt werden, um zu verhindern, dass die Vorkäufe von Häusern durch übermäßig steigende Mieten refinanziert werden müssen. Drittens, weitere Milieuschutzgebiete ausweisen. Die Voruntersuchung für die jetzt beschlossenen Milieuschutzgebiete legt nahe, dass auch Bereiche in anderen Stadtteilen den Anforderungen für eine Milieuschutzsatzung genügen würden. In Konnewitz etwa hatte die erste Sichtung keine bedenklichen Aufwertungs- und Verdrängungstendenzen ergeben. Das lag aber daran, dass die zugrunde gelegten Daten viel zu alt waren. Die dann per Antrag durchgesetzten Untersuchungen zeigte sehr wohl, dass der Stadtteil vor Luxussanierung geschützt werden muss. In Stadtteilen, wo eine ähnliche Situation vermutet werden kann, wie in den jetzt vorgeschlagenen Satzungsgebieten, sollten unverzüglich neue Detailuntersuchungen in die Wege geleitet werden. Zu diesen Stadtteilen gehören insbesondere Klein-Tschocher und Schönefeld ab Naundorf. Mit der Einrichtung von Milieuschutzgebieten kann das kommunale Gemeinwesen der Profitlogik im Wohnungssektor und der Verdrängung von Menschen mit geringen und durchschnittlichen Einkommen etwas entgegensetzen, wenn sie gut geplant ist und sie durch die entschlossene Nutzung von Vorkaufsrechten ergänzt wird. Letztlich handelt es sich aber um eine defensive Maßnahme. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig ein sicheres Zuhause ist. Wir brauchen daher eine Wohnungspolitik, die über Abwehrmaßnahmen hinaus eine viel stärkere Regulierung der Miet- und Bodenpreise auf Bundesebene durchsetzt. Milieuschutz, ein bisschen mehr geht immer. Besser Wohnen Radio bei Radio Blau. Eine Stunde Information, Diskussion und kritische Perspektive auf das Thema Stadt und Wohnen. Eine Radiosendung von mietenpolitischen Initiativen aus Leipzig. Wo wir gerade mit einer der ältesten stadtpolitischen Gruppen aus Leipzig gesprochen haben, wechseln wir nun zu einer der neuesten Gruppen, die sich in Leipzig-Schönefeld rund um die Schönefelder Höfe gegründet hat. Diese wurden vor einigen Jahren von der Vonovia gekauft, einem großen börsennotierten Wohnungsunternehmen. Wir sprechen mit Eva. Eva ist in der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe und wir haben sie als erstes gefragt, warum gibt es die Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe und wie kam es zur Vonovia? Die Mietergemeinschaft, denke ich, gibt es, weil es so viele Missstände im Wohnungswesen gibt, vor allen Dingen mit der Vonovia. wir waren erst Genossenschaft, da funktionierte es wunderbar, dann waren wir Konvert, da ging auch noch alles und jetzt ist eigentlich alles nicht mehr sehr schön, seitdem wir Vonovia sind. Und da finde ich eine Mietergemeinschaft sehr schön, die dafür streitet, um das zu verbessern. Was hast du denn da schon an Auseinandersetzungen mit Vonovia gehabt? Also am schlimmsten sind eigentlich die Betriebskostenabrechnungen. Wenn man in Einspruch geht, was ja normal ist, wenn sie nicht stimmen, kriegt man überhaupt keine Antwort oder erst nach einem Dreivierteljahr und dann nicht mal so, dass man sie nachvollziehen kann. Man bekommt auch nicht, wenn man anfordert, die Unterlagen, damit das nachvollziehbar wäre, auch das bekommt man nicht und das finde ich eigentlich furchtbar. Du hast gesagt, das war jetzt das Hauptproblem, das du gerade hattest. Welche Probleme gibt es noch? Ja, und zwar werden oft Mieterhöhungen verschickt und dann wird, wenn der Mieter nicht einverstanden ist und sich selbst schriftlich dagegen wehrt, wird er noch verklagt. Und kurz bevor die Klage dann verhandelt wird, wird sie auf einmal zurückgezogen. Sie setzen die Mieter damit derartig unter Druck und da sehr viel ältere Leute hier wohnen und dem gar nicht mehr gewachsen sind, finde ich das ganz, ganz furchtbar. Du bist ja in der Presse AG und ihr habt zum bundesweiten Aktionstag Mietenwahnsinn stoppen am 20.06. einen offenen Brief verschickt. Welche Forderungen stellt denn die Mietergemeinschaft an die Vonovia? Dass vor allen Dingen eine transparente Betriebskostenabrechnung erstellt wird. Bis jetzt hat, solange wir bei Vonovia sind, noch keine Betriebskostenabrechnung gestimmt. Und dass nicht erst in einem Dreivierteljahr darauf reagiert wird. Es werden also Dinge in Rechnung gestellt, die entweder in den Wohnungen gar nicht vorhanden sind oder die völlig falsch dargestellt sind. Und das möchte ich eigentlich, dass sich da die Vonovia mal wirklich am Riemen reißt und was Vernünftiges zustande bringt. Schlimm ist auch, dass die Gemeinschaftseinrichtungen wie die Innenhöfe inzwischen nicht mehr ordnungsgemäß sind. Die Müllplätze sehen furchtbar aus und im Grunde genommen haben wir einen Objektverantwortlichen, der aber wahrscheinlich auch hilflos ist, um das in Ordnung zu bringen. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und woran liegt das, dass die Vonovia da nichts ändern kann oder nichts ändert? Ich vermute, je größer die ganze Sache wird, desto unübersichtlicher wird, zumal wir ja überhaupt keinen Ansprechpartner haben, sondern nur immer nach Bochum, wo der Hauptsitz ist von der Vonovia, anrufen müssen. Und jedes Mal hat man einen anderen und es ist also oft nicht nachvollziehbar. Und was denkst du, was ist das Problem daran, dass das so ein Riesenunternehmen ist? Ich denke mal, da es ein DAX-Unternehmen ist, entscheidet dort nur der Gewinn und wie viel Gewinn ich für meine Aktionäre mache. Und die Mieter sind ein lästliches Beiwerk. Eva, hat sich denn die Mietergemeinschaft schon mit Vonovia mal getroffen? Ja, und zwar hat die Vonovia auf unsere Mietergemeinschaft reagiert, nachdem sie gemerkt haben, dass sich etwas tut. Es gab eine Zusammenkunft mit, ich glaube, es war der der Verantwortliche für den Raum Leipzig. Sie haben sich das alles angehört und haben gesagt, weil sie erst kurz jetzt im Unternehmen sind, sie würden sich kümmern. Ja, leider ist dann im Endeffekt Corona dazwischen gekommen, dass wir noch nichts von der Vonovia gehört haben. Meine Hoffnungen sind, etwas mager, dass da sich wirklich was tun wird. Es waren meiner Ansicht nach mehr Versprechungen. So perspektivisch, wenn du jetzt hoffst, dass Vonovia sich vielleicht auch irgendwie nochmal zurückmeldet oder da nochmal was entsteht oder auch vielleicht ohne Vonovia. Was wünschst du dir denn für dein eigenes Wohnen? Ich bin ja nun nicht mehr das jüngste Register. Ich hoffe, dass ich noch in Ruhe meinen Lebensabend in der Wohnung verbringen kann, ohne Ärger und Stress. Wir hätten ja die Mietenwahnsinn-Stoppen-Demo gehabt. Wärst du da hingegangen und mit wem wärst du da hingegangen? Natürlich wäre ich zu dieser Veranstaltung gegangen. Es ist schade, dass es wegen Corona ausgefallen ist. Und selbst mein Mann, der schon über 80 ist, wäre mitgekommen. Und wie hatte sich denn dann die Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe auf diese Demonstration vorbereitet? Wir hatten eigentlich schon einen Redebeitrag vorgesehen und hatten uns im Vorfeld auch schon getroffen, damit wir genau wussten, was wir im Endeffekt wollten, dass wir das auch vortragen konnten. Ich denke mal, das wäre sehr, sehr gut gewesen, wenn das hätte stattfinden können. Aber man kann es ja leider nicht ändern. Und in Anbetracht an diesen Redebeitrag, gibt es denn da noch Forderungen, die du ergänzen möchtest, die dann in dem Redebeitrag wahrscheinlich genannt worden wären? Ja, ich hoffe, dass die Mieten nicht explodieren, sondern dass sich wirklich jeder normalsterbliche Rentner oder Student auch noch in Leipzig eine Wohnung leisten kann. Oder die schon ewig in Leipzig wohnen, nicht noch im Alter umziehen müssen, bloß weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Das wäre eine Katastrophe. Denn es kann doch nicht sein, dass ich oder wegen Modernisierung meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann, muss aufs Land ziehen, weil so argumentiert ja die Vonovia, dort sind ja die Wohnungen billig. Ja, aber im Alter darf ich kein Auto mehr fahren, ich habe aber keine Sparkasse, kein Verkauf und nichts. Ja, wie soll es denn dann gehen? Also das ist doch ein Unding. Da muss doch auch die Politik mal irgendwie was tun. So Eva im Gespräch mit uns. Entsprechende Forderungen an die Stadtpolitik hört ihr nun im Redebeitrag der Mietergemeinschaft, der leider nicht auf der Demo verlesen werden konnte. Davor ein bisschen Musik. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I love harder. Thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you. So I'm not million. Liebe Bewohner der Stadt Leipzig, ich spreche heute für die Mitglieder der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe. Wir sind heute hier, weil wir uns zusammengetan haben, um endlich gemeinsam etwas gegen Vonovia zu unternehmen. Seit fast einem Jahr treffen wir uns regelmäßig und nutzen all die Wut und Frustration, um endlich etwas auf dem Leipziger Wohnungsmarkt zu bewegen. Die meisten von uns haben schlechte Erfahrungen mit Vonovia gemacht. Dem Unternehmen, das nun schon seit gut 2 Jahren die Wohnung in den Schönefelder Höfen vermietet. Fehlerhafte Betriebskostenabrechnungen, nicht erbrachte Leistungen, die sie uns trotzdem in Rechnung stellen. Das ständige Festhängen in den Warteschlangen der Telefonleitung, die fehlenden Reaktionen auf unsere Widersprüche und immer die Angst vor der nächsten Mieterhöhung. All das gehört für uns zum Alltag. Jetzt, wo wir sehen, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie oft Vonovia angeblich unabsichtlich Fehler macht, wird klar, Vonovia lässt einfach keine Möglichkeit aus, den Gewinn zu steigern. All die Probleme der Mieter sind die logische Konsequenz aus dem System Vonovia. Dem können wir nicht länger tatenlos zuschauen und deswegen haben wir uns zusammengetan unter dem Motto bezahlbare Mieten und ein Grundrecht auf Wohnen, gemeinsam gegen Vonovia und profitgetriebene Wohnungsunternehmen. Es braucht in unserem Viertel, aber auch in der ganzen Stadt, eine positive Alternative zu dieser Art, mit unserem Wohnraum umzugehen. Und der erste Schritt für uns ist, endlich Gehör zu finden und nicht weiter von den Politikern und Vonovia ignoriert zu werden. Unsere Bemühungen haben auch schon erste Erfolge gebracht. So hat sich der regionale Leiter von Vonovia bei uns in den Höfen blicken lassen. Und wir haben geschafft, dass wir gemeinsam mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn diese Gelegenheit nutzen konnten, unsere grundlegenden Mindestforderungen an Vonovia vorzutragen. Wir als Mieter fordern endlich eine kompetente Ansprechperson vor Ort, die schnelle Bearbeitung unserer Widersprüche, bezahlbare Mieten im Viertel, dass Sauberkeit und Ordnung in den Höfen erhalten bleiben und endlich transparente und korrekte Betriebskostenabrechnungen. Natürlich ist seit dem Treffen mit Vonovia nicht allzu viel passiert. Und auch wenn es immer wieder kleinere Zugeständnisse des Unternehmens geben wird, ist uns klar, dass es besonders bei den grundlegenden Problemen keine große Veränderung ohne öffentlichen und politischen Druck geben wird. Vonovia macht Gewinn mit uns Mietern. Und als börsenorientiertes Unternehmen sind sie deswegen immer auf Kostenreduzierung und das Sparen an unseren Wohnbedürfnissen angewiesen. Das bedeutet, wir dürfen nicht nur Druck auf Vonovia ausüben, sondern müssen endlich auch die Politik adressieren. Wir brauchen endlich eine funktionierende und an die Bedürfnisse der Mieter orientierte Regulierung der Wohnungsunternehmen. Dabei sollten nicht der Gewinn im Wohnraum, sondern die Bedürfnisse der Menschen, die in den Häusern leben, im Vordergrund stehen. Wir wollen ernst genommen werden und fordern deswegen, dass endlich Gesetze verabschiedet werden, die dem gesetzeswidrigen Verhalten der Wohnungsunternehmen Einhalt gebieten und die Situation in unserem Viertel verbessern. Deswegen organisieren wir uns als Mieter, um Druck auch auf die Stadt und die Politik zu machen. Dabei fordern wir bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen in dieser Stadt. Keine weiteren Verhandlungen mit Vonovia oder Tochterunternehmen, wie zum Beispiel am Bayerischen Bahnhof. Keine weiteren Kooperationen mit börsennotierten Wohnungsunternehmen. Wir beteiligen uns hier und heute an der Demonstration, um noch mehr Leute zu finden, die Lust haben, sich mit uns gegen Vonovia zu organisieren. Auch wenn vieles anstrengend und langsam ist, glauben wir, dass wir gemeinsam etwas in der Stadt verändern können. Kommt vorbei, informiert euch. Ohne uns wird sich nichts ändern. Wir Mieter müssen Druck machen. Und da wir auf der Demo nicht nachfragen konnten, sind wir durch die Schönefelder Höfe gegangen und haben die MieterInnen gefragt, warum sie Teil der Mietergemeinschaft sind. Ich bin in der Mietergemeinschaft, wenn man gemeinsam mehr schafft als alleine. Ich bin in der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe, weil ich nicht verdrängt werden will und hier schon über 50 Jahre wohne. In die Genossenschaft ganz bewusst eingetreten bin, um ein lebenslanges Wohnrecht zu haben zu vernünftigen Preisen. Und wir sind verkauft worden und sind jetzt schon zum zweiten Mal verkauft worden. Und das ist nicht besser geworden, sondern schlechter. Und in der Hinsicht habe ich Bedenken, dass die Bestandsmieten, von denen ich noch profitiere, aufgehoben werden. Einmal durch bestimmte Mietsteigerungsmaßnahmen und zum Zweiten sehe ich ja, dass die Wohnungen, die hier neu vermietet werden, die natürlich saniert werden und ein höheres Niveau haben, aber solche Mieten haben, wo ich selber, wenn ich da hinziehen würde, mir das nicht mehr leisten könnte. Das alte Sprichwort, ein Streichholz bricht man schnell, eine ganze Schachtel Streichhölzer lassen sich nicht zerbrechen. Weil bezahlbarer Wohnraum für alle wichtig ist und weiterhin so bleiben sollte. Weil Vonovias letzte ist. Muss man Schlussstrich ziehen. Ich finde die Praktiken von Vonovia unmöglich und sind nicht im Interesse der Mieter. Ich bin in der Mietergemeinschaft der Schönefelder Höfe, weil ich schon seit 10 Jahren in meiner jetzigen Wohnung lebe, dass mein Lebensmittelpunkt ist, ich mich hier wohlfühle, eigentlich in Schönefeld die meiste Zeit groß geworden bin, meine Freizeit hier verbringe, viele Leute kenne, die Gegend angenehm ist. Und es würde mir leid tun, wenn ich durch diesen Mietwucher aus dieser Wohnung getrieben werde. Dass eben diese Miete nach oben gehen muss und die unerwünschten Bürger, die zwar schon lange hier leben, aus ihrem gewohnten Umfeld vertrieben werden. Ich möchte mich hier mit Menschen von Vonovia austauschen und gemeinsam Lösungen finden. Die Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe trifft sich in der Regel jeden ersten Montag im Monat um 18 Uhr in der Poliklinik in Schönefeld und freut sich über Zuwachs. Sie ist außerdem erreichbar unter der Nummer 0163 9601 931 oder per Mail an info@mietergemeinschaft-schönefeld.de. Für alle, die neu dazugeschaltet haben, wir sind hier beim Besser Wohnen Radio, einer Sendung von mietenpolitischen Initiativen aus Leipzig bei Radio Blau. Ihr hört uns heute, da wir unsere Forderungen nicht am Housing Action Day am 28.03. in die Öffentlichkeit tragen konnten. Wir waren gerade im Leipziger Osten bei der Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe und bewegen uns jetzt in den Leipziger Süden, wo wir auf eine weitere Initiative treffen. Unsere Reporterin Tessie hat sich für uns den Leipziger Süden angeguckt. Vor allem der Wohnraum im Leipziger Süden ist wegen seiner guten Erreichbarkeit zu den umliegenden Seen- und Naherholungsgebieten besonders beliebt. Die Folge davon: Sanierung, Modernisierung und Gentrifizierung. Viele der bereits im Süden Leipzigs Wohnenden können sich die steigenden Mieten schlichtweg nicht mehr leisten. Die Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitische Initiative Vernetzung Süd kritisiert die Entwicklung in Connewitz und der Südvorstadt. Sie unterstützt Menschen, die von Entmietung betroffen sind oder aufgrund steigender Mieten aus ihren Stadtteilen verdrängt werden. Robin von Vernetzung Süd über die Anfänge der Initiative. Man kann sagen, uns gibt es seit knapp 2,5 Jahren. Und also für mich war das ungefähr so, ich kam dazu, weil es damals ganz viel gebaut wurde. Also Baustellen, Baugruben wurden ausgehoben, in Connewitz vor allem. In der Südvorstadt war es schon noch weiter ein Stück vorangeschritten, aber in Connewitz war zu dem Zeitpunkt, im Frühjahr 2018, sehr viele Baustellen am Start. Und die Frage war, warum eigentlich so wenig passiert, da wohnungspolitisch. Und vor allem in einem linken Stadtteil war, was ist da los? Müsste eigentlich jetzt spätestens jetzt gehandelt werden. Dann hatten wir zusammen eingeladen und dann haben sich wirklich sehr verschiedene Leute getroffen aus dem Viertel, die sich vorher teilweise noch nicht kannten. Und dann ging es erstmal los und jeder hatte irgendeine Geschichte zu erzählen. Von sich selbst oder auch von Bekannten. Ich würde sagen, wir sind halt so eine Art Ansprechstelle geworden. Die Initiative Vernetzung Süd reagierte auf Ereignisse im Leipziger Süden, wie der Beseitigung des Leopoldparks und anderen rücksichtslos durchgeführten Neubauprojekten. Angefangen hat alles mit der Thierbacher Straße 6 in Leipzig-Connewitz, das erste Projekt der Initiative. Dort organisierte sich eine Hausgemeinschaft, nachdem ein privater Vermieter Sanierungspläne bekannt gegeben hatte. Die Vernetzung Süd unterstützte die Hausgemeinschaft und setzte sich aktiv gegen die Sanierungsmaßnahmen ein. Also wir haben sie unterstützt und das war anfangs eigentlich so eine Art, eigentlich fast schon nur eine moralische Unterstützung, dass wir da sind. Wir kommen dann mit so einem Protestwägelchen vorbeigefahren und verhindern, dass das Gerüst aufgebaut wird. Da hatten wir mehrere Kundgebungen mit bestritten vor dem Haus, um den Gerüstbau zu verhindern, was am Ende nur eine Verzögerung war, leider. Aber ich glaube, trotz dieser insgesamt sehr, sehr kleinen Erfolge war diese Unterstützung von außen, dass die Hausgemeinschaft oder die Mieterinnen nicht allein sind, war das Gold wert. Seither haben sich die Forderungen auch auf kommunale und genossenschaftliche WohnungseigentümerInnen ausgeweitet. Ein Hauptanliegen der Initiative ist, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen bei kommunalen Wohnungen zu regulieren. Sie fordern, dass diese nicht dazu führen dürfen, dass sich bereits dort wohnende MieterInnen die Miete nicht mehr leisten können oder entmietet werden. Wichtig ist ihnen auch, dass der Mietpreis dort so gehalten wird, dass die Miete weiterhin vom Jobcenter übernommen werden kann. Damit richtet sich die Gruppe vor allem auch an große Institutionen wie die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, kurz LWB. Und die neuen Wohnungen, die leer stehen, das sind zum jetzigen Zeitpunkt stehen ungefähr 120 LWB-Wohnungen in Südvorstadt und Connewitz komplett leer. und das schon ein paar Jahre, dass diese Wohnungen, wenn sie dann saniert werden, dass diese halt zu einem Preis vermietet werden, der ja am besten den KDU-fähig ist, also die Kosten der Unterkunft. Das ist für uns eigentlich so der Maßstab, den wir jetzt als politische Forderung eigentlich logischsten finden, dass die Mieten bei kommunalen Wohnungseigentümern auf diesem Niveau saniert werden sollen und oder beziehungsweise vermietet werden sollen. Damit sich die Betroffenen auch auf einer größeren Ebene innerhalb des Stadtteils organisieren können, organisiert die Vernetzung Süd einen sogenannten Stammtisch, bei dem Erfahrungen geteilt und Wissen ausgetauscht wird. Außerdem hat die Gruppe anhand von gesammelten Informationen über Modernisierungs- und Neubauprojekte eine Spazierroute durch den Leipziger Süden erstellt, die gemeinsam mit Interessierten abgelaufen wird. Doch auch andere Aktionen gehen aus der Gruppe hervor. Ein weiteres Format ist, dass wir mit dem Linksnet zusammen gemacht haben, dass es da auch öfters mal Diskussionsrunden gibt, die so eine Art Stadtteilversammlungscharakter haben. Da haben wir uns mit beteiligt. Genau, und so eine Stadtteilversammlung wurde dann von einer anderen Gruppe, und da sieht man halt, dass das schon, dass Konnewitz doch lebendig ist, dass dort es dann zu einer spontanen Stadtteilversammlung auf der Straße kam, vor einem Bauprojekt an dem besagten ehemaligen Leopoldpark, und wir das dann kurzerhand auch dorthin verlegt haben und es im öffentlichen Raum halt zu einer Diskussion oder zu einem Austausch kam, was gerade hier gebaut wird und ob uns das nützt für die, die dort wohnen. Die Vernetzung Süd trifft sich am 1. und 3. Dienstag im Monat im Linksnet. Von 19 bis 20 Uhr findet dort ein offenes Treffen statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind, vorbeizukommen. Jetzt berichtet Robin aus seinem Audiotagebuch aus dem Leipziger Süden. Die Situation kann betrübend sein, doch hat er neben seinem Aktivismus erfreulicherweise auch seinen Humor noch nicht verloren. Hallo, ich stehe hier an der Wolfgang-Heinze-Straße. Es wird hier sehr viel gebaut. Drei Baustellen kann ich von hier erblicken. Direkt hinter mir La Vida Bella Vista. Das klingt nach Pauschalurlaub. Es sind aber 111 neue Wohnungen, gebaut von der LEWO Unternehmensgruppe. Bis vor kurzem war an dieser Stelle noch ein Park, der Leopoldpark. Anwohnerinnen ringten um dessen Erhalt, doch die ehemalige Treuhandliegenschaft wurde alsbald verkauft und dann der Park planiert. Die Wohnungen, die hier entstehen, wird sich die durchschnittliche Bevölkerung im Stadtteil nicht mehr leisten können. 10 Euro pro Quadratmeter aufwärts wird vermutet. Und solange keine Gelder für sozialen Wohnungsbau angefordert wurden, bleibt der Mietpreis hier kaum drunter. Es ist eher noch mit mehr zu rechnen. Genau aus diesem Grund kamen im Herbst letzten Jahres 250 Anwohnerinnen vor die Baustelle und besetzten mehrere Stunden die Wolfgang-Heinze-Straße direkt vor dem Bauprojekt. Sie protestierten damit gegen solche, man kann es so sagen, gegen solche Verdrängungsbauten. Blickt man auf die gegenüberliegende Seite, dann merkt man schnell, auf welche Weise sich der Stadtteil verändern wird. Denn dort entsteht ein neuer Park im sogenannten Parkquartier auf dem ehemaligen Gelände der Villa Steyr. Dieser Park steht aber nur den künftigen Besitzerinnen der 26 Eigentumswohnungen offen, die bis Ende des Jahres fertiggestellt sein sollen. Während der öffentliche Leopoldpark für teure Mietwohnungen plattgemacht wurde, entsteht auf der anderen Straßenseite ein hochexklusiver, privater Park. Das waren zwei Beispiele. Es wird aber an allen Ecken und Enden in Konnewitz neu gebaut. Nach unseren Zählungen entstanden in den letzten 5 Jahren allein in Konnewitz 700 neue Wohnungen von privaten Investoren als auch Genossenschaften. Keine einzige Sozialwohnung ist darunter. Das war Robin aus Konnewitz. Nach einem Song geht's weiter. Besser Wohnen Radio bei Radio Blau. Eine Stunde Information, Diskussion und kritische Perspektive auf das Thema Stadt und Wohnen. Eine Radiosendung von mietenpolitischen Initiativen aus Leipzig. Die Politik ist für die Probleme der Wohnraumversorgung nicht unschuldig, weil sie sich zurückgezogen und das Feld dem Markt überlassen hat. Das haben wir auf unserer virtuellen Demo nun vielfach gehört. Aber es gibt auch Gegenansätze. Diesen Eindruck macht zumindest das vom Oberbürgermeister ins Leben gerufene Bündnis für bezahlbares Wohnen. Beteiligt sind private Immobilienwirtschaft, Wohnungsgenossenschaften, die Leipziger Wohnungsbau sowie Interessengruppen von MieterInnen- und VermieterInnenseite. Das Ziel des Bündnisses ist laut Informationen der Stadtverwaltung der Austausch und die Kooperation für kostengünstiges Wohnen. Am Rande unserer Demonstration hätten wir bestimmt auch Pfarrer Andreas Dorn von der Kontaktstelle Wohnen getroffen und ihn zu den Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Bündnisses befragt. Die Kontaktstelle Wohnen hat sich 2015 gegründet und unterstützt Geflüchtete, die am Wohnungsmarkt ja besonders große Schwierigkeiten haben, in Leipzig und Umgebung eine Wohnung zu finden. Zunächst wollten wir von Andreas Dorn wissen, wie das Bündnis zustande kam und wie die Kontaktstelle Wohnen dort Platz gefunden hat. Ich glaube, dass das Bündnis mal auf zwei Ebenen entstanden ist. Eine thematische Ebene, die daran liegt, dass es so viele, so schlaue wohnungspolitische Akteure in Leipzig gibt, dass es für Oberbürgermeister und für Haus und Grund und Bauträger und global vernetzte Finanzakteure inzwischen immer schwieriger geworden ist, bestimmte Daten nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Dass es einen OBM-Wahlkampf gab und dass das erste Treffen in das unmittelbarste Umfeld von Wahltag zur Oberbürgermeisterwahl in Leipzig lag, könnte man so verstehen, dass das kein Zufall war. Ich glaube, das ist noch was Drittes. Man braucht gar nicht anfangen, so ein Bündnis, wenn es nicht ein paar Crossover-Leute gibt, die tatsächlich gegenseitig Anerkennung haben. Hatten Sie Bedenken, am Bündnis für bezahlbares Wohnen teilzunehmen? Klar, sozusagen ist es eine Frage, ob es sinnvoll ist, sozusagen sich daran zu beteiligen. Und es gibt, glaube ich, eine Intuition zum Teil, dass wir jetzt auch in Leipzig auf dem Wohnungsmarkt in eine neue Phase von Debatte eintreten, wo, wenn es ganz gut läuft, wir eine Gleichzeitigkeit bekommen zwischen wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven, weil wir so unterschiedlich sind. Und gleichzeitig definieren wir aber einen Grundbasisbereich von Wohnen, speziell in Bezug auf Menschen in Wohnungsnot, wo wir miteinander am Tisch eine neue Spielregel miteinander erfinden und sagen, ha, für diese Gruppe ist unsere Kooperation das interessante Feld. Wiewohl wir wissen, dass es dann, wenn man sich vielleicht von diesem Basisfeld, was man eher als Allmende, also eher mit gemeinsam und mit einem gemeinsamen Ansatz bespielen könnte, dass es ein zweites Feld gibt, wo praktisch die Entwicklungen absolut auseinander driften. In der Absichtserklärung, die auf der Homepage der Stadt zu finden ist, heißt es, das Bündnis wolle freiwillige, aber verbindliche Vereinbarungen für die Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums schließen. Welche Vereinbarungen erhoffen Sie sich? Die spannende Frage ist, ob du die eine Ebene, nämlich Milieuschutzsatzungen, Stadtrat, Stadtratsbeschlüsse, knebelnde Stadtratsbeschlüsse, die wehtun werden, wissen inzwischen alle Akteure in Leipzig, die sich ein bisschen mit der Stadtratskonstellation auskennen, wissen, das wird kommen. Und die Stadtratsmehrheiten sind auch sehr stark dafür geeignet, dass da was kommt. Da ich das wusste, dann kann man jetzt mal gucken, gibt es eventuell irrationalerweise entlang von dem Tisch eine Logik oder eine Wertegemeinschaft, die es auf den ersten Blick nicht naheliegenderweise gibt. Und es gab es, weil an dem Tisch saß der Vertreter eines Akteurs, der von seinem Selbstverständnis her interessanterweise wirtschaftliche Werte und christliche Werte biografisch in seinem Grundmindset drin hat. Und für den das ziemlich interessant war zu überlegen, wenn er hier so ein lustiger Pfarrer sitzt, ob man nicht eigentlich sozusagen das, was bei ihm schon biografisch angelegt war, nicht auch auf dem Wohnungsmarkt umsetzen könnte bezüglich Wohnungslosen. Ich glaube, dass wir kommunikativ inzwischen an einer Stelle gelangt sind, wo die Position, wir haben Recht und halten uns in Distanz, erstmal eng zusammengefasst. Die kann man machen. Das kann man jetzt, oh super, also das könntest du auch natürlich mit etlichen der Akteure, die dort am Tisch saßen, hättest du diese Position ganz locker analytisch vertreten können. Du hättest Recht gehabt, du hättest Recht behalten. Wenn es denn so wäre, dass wir diese Akteure auf anderen Wegen knacken können und sozusagen bestimmte Spiele, die wir für bestimmte Zielgruppen im Blick haben, gewinnen können, dann wäre ich durchaus bereit, sozusagen auch zu versuchen, diese Akteure nur unter Druck zu setzen, in Anführungsstrichen, ohne viel Dialog. Das kann ich aber ehrlicherweise bei manchen Akteurskonstellationen sehe ich das gerade nicht. Und ich finde jetzt eigentlich eine Zwischenebene eigentlich interessant zu sagen, gibt es eine Möglichkeit, und die gibt es nur, wenn einzelne Personen am Tisch als Personen sagen, wir wissen schon, dass das alles hier ziemlich ungewöhnlich ist, aber wir probieren es mal. Die Interessen von Immobilienakteuren und Gemeinwohlinteressen gehen teils weit auseinander. Worauf gründen Sie Ihre Hoffnungen, dass sich im Bündnis etwas erreichen lässt? Meine Pfarrerlogik ist ja, dass in diesen Settings was passiert, was du über Demos, über Lobbyarbeit, über andere Settings einfach nicht kriegst. Ich glaube zumindest nicht so stark an den Effekt, das spannend ist, dass da Institutionen miteinander ins Gespräch kommen, weil deren Logiken tatsächlich dann hinten raus nicht funktionieren. Was aber eine Chance ist, ist, dass es Personen, Akteure im Raum gibt, die auf einmal gucken und sagen, gibt es eine Schnittmenge? Gibt es für Sie ein Abbruchkriterium? Wann würden Sie das Bündnis verlassen? Also Steuerflucht ist zum Beispiel. Also wenn ich merke sozusagen, dass Akteure die beste aller Welten wollen, also hier sozusagen lustige Dialogwelt und gleichzeitig Dinge machen, wo sie praktisch durch das, was sie, wie sie prinzipiell sozusagen in ihren Firmen dann ja auch oft Geflecht und Struktur agieren, dass sie dort sozusagen Effekte erzielen mit Faktor 5 oder 10. In anderen Industriebereichen würde man sozusagen das als Greenwashing bezeichnen. Wie soll es mit dem Bündnis weitergehen? Was wünschen Sie sich? Da könnte man sich jetzt so von aus der lustig bunten Welt sozusagen definitiv mal 2, 3, 4 Aktionsgruppen, die zum Beispiel Mieterinnen beraten, deren Kompetenz mit einzubeziehen, halte ich für weise. Und was interessant ist, wenn man es mal bundesweit anguckt, was uns auszeichnet, ist diese Geschichte, dass wir zum Beispiel mit Haus- und Wagenrat, dass wir mit Mietshäusersyndikat, Sowo Dachgenossenschaft, Einhausgenossenschaften, dass wir tatsächlich ein ungewöhnliches Akteursspektrum haben, so in Richtung konzeptionell und kollektiv und so. Also wenn wir schon so einen Tisch machen, dann sozusagen von der Kompetenz einfach viel. Das würde gut tun. Und dann müssten einfach noch mehr Leute an den Tisch noch mehr zeigen, was sie können. Und dann wird es richtig interessant. Soweit Andreas Dorn von der Kontaktstelle Wohnen. Wir hatten das Interview bereits geführt, als die CDU im Stadtrat einen Antrag zum Bündnis stellte. Die Partei versteht das Bündnis als eine Art Wiedergutmachung für die Milieuschutzsatzungen und will es zu einem Bündnis für Neubau umgestalten. Aber Neubau und Bezahlbarkeit von Wohnungen sind zwei Paar Schuhe. Durch Neubau werden Umzugsketten in Gang gesetzt und frei werdende Wohnungen teurer neu vermietet. Insgesamt steigen die Mieten also, wenn nicht andere Instrumente wie ein Mietendeckel oder Ähnliches hinzukommen. Wir sind gespannt, wohin sich das Bündnis entwickelt. Unsere Sendung neigt sich nun dem Ende zu. Zum Abschluss haben wir Elli von Leipzig für alle nochmal gefragt, wie es weitergeht. Und im Anschluss hört ihr noch unsere Kontaktmöglichkeiten und eine Telefonnummer, also haltet den Stift bereit. Toll, wie bei einer richtigen Demo habe ich nochmal die Gelegenheit, abschließende Worte zu finden. Erst einmal danke ich allen Zuhörerinnen, dass ihr bei der vermutlich ersten Radiodemo der Welt dabei wart. Unglaublich dankbar bin ich auch den mietenpolitischen Initiativen, die an dem Besser-Wohnen-Radio mitgewirkt haben. Die Krisensituation unter Corona hat uns besonders deutlich gezeigt, wie gefährlich es ist, dass Wohnen wahnförmig ist und kein Recht ist, das jedem Menschen zugestanden wird. Das hat unsere Mietinitiativen enger zusammengebracht und unsere Forderungen umso dringlicher gemacht. Die Corona-Krise hat uns außerdem dazu gebracht, völlig neue Formate zu erkunden, mit denen wir viele Menschen in Leipzig erreichen können, um für ein gutes Wohnen für alle zu kämpfen. Die heutige Radioshow hat gezeigt, wie vielseitig die MieterInnenbewegung in Leipzig ist und mit wie vielen verschiedenen Themen sie sich auch auseinandersetzt. Mit dem Beschluss der Erhaltungssatzung vergangenen Mittwoch im Stadtrat hat die MieterInnenbewegung in Leipzig über Jahre hinweg einen Meilenstein erkämpft. Jetzt geht es weiter darum, die Stadt rigoros bei der Umsetzung in die Pflicht zu nehmen. Außerdem geht es darum, in Leipzig eine Wohnungspolitik zu etablieren, die im Interesse der MieterInnen und nicht der Wirtschaft ist. Es geht darum, unsere nachbarschaftliche Solidarität aus der Corona-Zeit weiterzutragen. Die kommenden Jahre werden von Sparpolitik, größerer Konkurrenz und sozialer Ungleichheit auch auf dem Wohnungsmarkt gekennzeichnet sein. Es ist umso mehr an uns, sich zusammenzuschließen, Betroffene zu unterstützen und füreinander einzustehen. Macht bei uns mit, meldet euch bei uns. Am besten erreicht ihr uns über die Mietergemeinschaft Schönefeld unter der Nummer 0163 96 01 931 oder unter der Mailadresse info@mietergemeinschaft-schönefeld.de. Nur gemeinsam können wir eine Zukunft erkämpfen, in der aus unserer Miete keine Profite mehr geschlagen werden können. Und für alle, die es noch nicht mitgeschrieben haben, nochmal die Telefonnummer, die 0163 96 01 931 und die E-Mail info@mietergemeinschaft-schönefeld.de. Dem haben wir als Moderation nichts mehr hinzuzufügen. Wir lösen unsere virtuelle Demo nun auf. Das war Besser Wohnradio, eine Sendung von mietenpolitischen Initiativen aus Leipzig. Vielen Dank an Radio Blau. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Lyrics Delirium. Tschüss. Tschüssi!